Landleute kenn ich. In Aussehen geile Ritter. Kaffeekirn für sein Gitter. Fähr dir alte Freddy. Da keine Landleute kenn ich. In Aussehen geile Ritter. Kaffeekirn durch sein Gitter. I wanna be a caddy, in Puffers Garage. I wanna be a caddy, in Puffers Garage. Mama, word on red mit schon. Sing mal kann und hab mir an den Kopf geschworen. Los, ein Caddy, nützt nur schon. Es muss erst Sachen auf selber tun. Bevor word on red mit schon. Sing mal kann und hab mir an den Kopf geschworen. Los, ein Caddy, nützt nur schon. Es muss erst Sachen auf selber tun. I wanna be a caddy, in Puffers Garage. I wanna be a caddy. Puffers Garage! Kaktus! Matsch! Monopol! Aldi! Kopper! Osho! I wanna be a caddy in Puffers Garage!